Volkshochschule Tübingen, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag. Mein Name ist Peter Bachmann und ich interessiere mich für einige Ihrer Kurse, aber ich habe da noch viele Fragen. Nun, ich werde gerne versuchen, die Fragen zu beantworten. Ich nehme aber an, dass Sie unsere Broschüre schon kennen, oder? Ja, die kenne ich schon. Aber außer den Angaben zu den Terminen und Preisen findet man da ja nicht viel. Und ich möchte mir schon sicher sein, dass ich später genau in dem Kurs sitze, den ich mir vorgestellt habe. Also, wie kann ich Sie beraten? Ja, da hätte ich zuerst ein paar Fragen zu Ihren Literaturkursen. Die interessieren mich nämlich am allermeisten. Ja, die finden auch immer recht guten Anklang und sind auch schon früh ausverkauft. Wie viele Teilnehmer sind denn in so einem Kurs? In all unseren Kursen, die am Abend stattfinden, sind höchstens 12 Teilnehmer. Und muss man unbedingt an jedem Abend teilnehmen? Naja, Sie versäumen halt schon vieles, wenn Sie fehlen. Und dann wissen Sie bei der nächsten Veranstaltung vielleicht nicht mehr, worum es geht. Sollten Sie mal fehlen, dann empfehlen wir immer, dass Sie sich bei einer Kollegin oder einem Kollegen erkundigen, was dran war, und der Kollege sollte auf jeden Fall auch Material für Sie mitnehmen, wenn im Unterricht etwas ausgeteilt wird. Ich denke mir sowieso, wenn der Unterricht interessant ist, dann hat man ja wirklich Lust zu kommen. Man bleibt da eh nur weg, wenn's langweilig ist. Da haben Sie völlig recht. Und deshalb gibt es für unsere Dozentinnen und Dozenten auch regelmäßige Schulungen in Didaktik, Unterrichtsmethodik, Psychologie und so weiter. Aha, das klingt ja wirklich interessant. Und woher weiß ich, dass sich der Lehrer auch gut in seinem Fach auskennt, dass er also auch fachlich was drauf hat? Naja, bevor wir jemanden als Dozenten verpflichten, sehen wir uns natürlich seine Ausbildung an. Jemand, der Literatur unterrichten will, der muss natürlich auch etwas Einschlägiges studiert haben. Oder wenn jemand einen Kochkurs geben möchte, muss er eine Lehre als Koch abgeschlossen haben. Man ist also in den besten Händen. Wie ist das jetzt mit meinem Literaturseminar? Können Sie mir da jemanden besonders empfehlen? Das dürfen wir nicht. Aber wenn Sie sich in der Broschüre mal die Angebote anschauen, dann sehen Sie, dass alle 4 Literaturkurse, die wir anbieten, ein unterschiedliches Thema haben. Vielleicht haben Sie da ja Ihre ganz bestimmten Vorlieben. Und danach sollten Sie dann den Kurs auswählen. Ja, das ist mir schon klar. Aber sehen Sie, das, was mich am meisten interessiert, nämlich die Werke des späten Goethe, findet zu einer Zeit statt, zu der ich nicht kommen kann. Ich muss am Mittwochabend nämlich immer zum Billard mit Freunden. Das will ich wegen des Literaturkurses natürlich nicht versäumen. Und dann haben Sie da noch einen Kurs zum Werk von Günter Grass und einen über Gedichte und Poesie. Das würde mich beides interessieren und ich hätte sowohl für den einen Kurs am Dienstag und Donnerstag als auch für den anderen am Montag und Donnerstag Zeit. Und deshalb habe ich gedacht, ich gehe einfach dahin, wo der bessere Lehrer oder die bessere Lehrerin ist. Ja, das verstehe ich schon. Dennoch darf ich solche Empfehlungen nicht aussprechen. Aber es gibt hier an unserer Volkshochschule die Möglichkeit, nach einer Schnupperstunde in einen anderen Kurs zu wechseln. Kostet das was extra? Nein. Wir haben das extra eingeführt, weil es immer mal vorkommt, dass man nach der ersten Stunde merkt, dass einem das Thema nicht gefällt und man lieber in einen anderen Kurs will. Oder man bemerkt, dass ein Kollege oder die Nachbarin im anderen Kurs sitzt und dann will man eben auch dahin. Ah ja, das ist eine schöne Alternative. Dann melde ich mich auf jeden Fall mal für den Grasskurs an und dann werde ich schon sehen. Wie geht das jetzt mit der Anmeldung? Ich habe nämlich eigentlich keine Lust, in einer langen Schlange an der Volkshochschule zu stehen und ein paar Stunden zu warten, bis ich endlich für die Anmeldung drankomme. Nein, das müssen Sie auch gar nicht. Haben Sie Internetzugang? Nein, zu Hause nicht. Aber ich könnte ja in ein Internetcafé gehen. Also, via Internet ist die Anmeldung jedenfalls ganz einfach und unproblematisch. Sie rufen www.vhs-tübingen.de auf, Achtung, Tübingen mit UE. Und dann klicken Sie auf Kursanmeldung und da müssen Sie dann den Titel und den Namen Ihres Kurses angeben. Und das Beste ist, dass Sie auch gleich erfahren, ob dafür noch ein Platz frei ist. Ja, das habe ich verstanden. Aber wie ist das mit der Bezahlung? Wie geht das denn bei so einer Internetanmeldung? Also, normalerweise geben Sie die Nummer Ihrer Visakarte an oder eine Bankverbindung. Und wenn das Geld dann bei der VHS eingetroffen ist, erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung, dass Sie angemeldet sind. Das klingt irgendwie gefährlich. Ich mag meine Bankverbindung nicht angeben. Und eine Kreditkarte habe ich eh nicht. Gibt es denn gar keine andere Möglichkeit? Also, auch dafür hat die VHS Tübingen eine Lösung. Bei der Anmeldung geben Sie ja Ihre Adresse an. Dann kreuzen Sie bitte an, dass Sie eine Rechnung haben wollen. Sie erhalten dann eine Rechnung per Post inklusive Überweisungsformular. Und wenn dann das Geld bei uns eingegangen ist, gilt die Anmeldung. Aber bedenken Sie, bis so ein Vorgang mit der Post und so weiter abgeschlossen ist, vergehen mehrere Tage und dann kann Ihr Platz im gewünschten Kurs weg sein. Naja, das Risiko gehe ich ein. Ist mir immer noch lieber, als meine Bankverbindung anzugeben. Ach ja, noch was. Bei dieser Zahlungsart müssen wir leider eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 5 Euro erheben. Das heißt, zur Kursgebühr kommen nochmal 5 Euro dazu. Na, das klingt aber nicht so gut. Da hätte ich schon wieder auf ein Bier gehen können. Aber Spaß beiseite. Ich werde das so machen. Das freut mich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Kurs. Und ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre kompetente und geduldige Beratung. Das war ganz toll. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Bachmann.